Philippus wird zum Weggefährten, läuft neben der Kutsche und den Pferden im Staub geduldig seine Bahn, fragt schließlich, ob er verstehen kann, was er in seinen Schriften liest. Steig ein, wenn du drin kundig bist.